Ich bin klug, ich bin schön. Ich werd ab heute nur noch vor dem Spiegel stehen. Ihr werdet ab heute unter meinem Stiefel stehen. Geht der Deckel endlich zu und dann kommt die Kram zu. Oh, du süße Kramesmuh. Geht der Deckel endlich zu und dann kommt die Kram zu. Oh, du süße Kramesmuh. Ich bin die Anmut Gottesgleich. Ihr seid der Betrug. Geht nach Hause, wenn ihr nicht glaubt. Ihr liegt dann nieder, ihr verrückt. Ich bin die Anmut Gottesgleich. Ihr seid der Betrug. Geht nach Hause, wenn ihr nicht glaubt. Ihr liegt dann nieder, ihr Verrückten. Geht der Deckel endlich zu und dann kommt die Grabesruh. Oh, du süße Grabesruh. Geht der Deckel endlich zu und dann kommt die Grabesruh. Oh, du süße Grabesruh. Lieg ich im Grabe ohne Schuh. Die Raben haben mich gefressen. Ich bin so, so unvermessen, doch unvergessen. Gottesgleich bin ich die Schönste, wenn auch tot im Reiche zu Babel.